Die Weltöffentlichkeit bekundet volle Unterstützung für die historische gemeinsame Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni, die dank der mutigen patriotischen Entscheidung von Genossen Kim Jong-il angenommen wurde, und verlangt, dass die Frage der Wiedervereinigung Koreas nach dem Geist durch unsere Nation selbst, durch den großen Zusammenschluss der Nation, den gemeinsamen Interessen der Nation entsprechend gelöst wird. Die deutsche Studiengruppe für koreanische Kultur würdigte in ihrem Internetbeitrag die Verdienste von Genossen Kim Jong-il, der für die Veröffentlichung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni und des Programms für deren Durchsetzung der Deklaration vom 4. Oktober ein neues Zeitalter der selbstständigen Wiedervereinigung eingeleitet hatte. Das ecuadorianische Unterstützungskomitee für selbstständige und friedliche Vereinigung Koreas und die ecuadorianische Guaranda-Gesellschaft für Freundschaft, Kultur und Solidarität mit dem koreanischen Volk betonten in ihrer gemeinsamen Erklärung, die gemeinsame Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni zeuge von der festen Überzeugung der Koreaner, dass die Wiedervereinigung des Landes verwirklicht werde, wenn sie die äußeren Kräfte zurückweisen und mit vereinter Kraft der Nation kämpfen. Das mexikanische Zuid-Ideologie-Studieninstitut hob in seinem Bulletin hervor, seit der Veröffentlichung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni seien es mehr als 10 Jahre vergangen, aber deren Hauptgeist durch unsere Nation selbst gelte immer noch als ein unveränderliches Banner für die Wiedervereinigung Koreas. Die Massenmedien von Russland, Indien, Indonesien und Syrien meldeten, durch unsere Nation selbst sei der Hauptgeist der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni und eine äußerst gerechte Richtschnur, die die getrennte Blutader der Nation wieder verbinden könne.